Manchmal fängt meine Seele Feuer an. Manchmal ist ein Lächeln noch zu teuer. Manchmal ist nichts schon sehr viel. Meistens ist manchmal nur ein Spiel. Gestern dröhnte der Wind wie ein Ungeheuer. Gestern drückte die Flut durch das Gemäuer. Durchdringt das Morgenlicht. Leise schreit die Pflicht dir ins Gesicht. Leise tropft die Wut durch das See. Leise Stimmen für den Krieg. Niemals läuft die Wahrheit geradeaus. Niemals. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 16. Teil. Die internationalen Brigaden. Man geht fehl, wenn man der Meinung verfällt, die internationalen Brigaden seien eine Art von Partisanentruppe des Weltkommunismus gewesen. Das Gefühl einer echten Solidarität gegen den übermächtigen Feind Faschismus führt hier Demokraten, Republikaner, Sozialisten und Kommunisten freiwillig zusammen. Von der Stimmung, die unter den Antifaschisten in den freien Ländern der westlichen Welt herrscht, berichtet Max Wulschläger. Otto Brunner ist einer der ersten Schweizer, die, dem Anruf des Gewissens folgend, nach Spanien gehen. Vom Ausbruch des Krieges in Spanien an hatte Otto Brunner keine ruhige Stunde mehr. In Versammlungen, überall wo er hinkam, hörte man ihn sagen, »In Spanien wird auch für unsere Freiheit gekämpft.« Dann war sein Entschluss rasch gefasst. »Ich gehe nach Spanien, ich muss dort helfen und kann nicht untätig zusehen, wie man dort ein freiheitsliebendes Volk abschlachtet.« Die kommunistische Partei versuchte ihn zurückzuhalten, denn er war einer ihrer besten Funktionäre. Doch keine 10 Pferde hätten Otti zurückhalten können. Eines Tages sah man ihn nicht mehr. Er war auf der Reise nach Spanien. Otto Brunners Lebensweg ist typisch für das Schicksal jener Männer, hinter deren kommunistischer Gesinnung keine sklavische Abhängigkeit von der Parteilinie, sondern ein tiefes, ehrliches Engagement für die sozialen Probleme des Menschen ihrer Zeit steht. Vor dem Ersten Weltkrieg ist er mit seinen Eltern aus der Schweiz nach Brasilien ausgewandert und hat dort miterlebt, was soziale Ausbeutung und Entrechtung heißen kann. Diese Jugenderfahrung lässt ihn zum überzeugten Kommunisten werden. Nach dem Ersten Weltkrieg nimmt er als Matrose auf einem Schiff der amerikanischen Kriegsmarine an einer Rebellion der Mannschaft teil. Das Schiff hat Exilrussen an Bord, die in ihrer Heimat die Weißen Armeen unterstützen sollen. Wegen Meuterei soll er vor ein amerikanisches Kriegsgericht gestellt werden, springt aber bei der Fahrt durch den Panamakanal über Bord, kommt wieder nach Brasilien und beteiligt sich dort an der Revolution für den sozialen Fortschritt. Später kehrt er in die Schweiz zurück, tritt der Kommunistischen Partei bei und organisiert in den 20er Jahren den Widerstand gegen die Schweizer Faschisten. Im Spanischen Bürgerkrieg bringt er es bald bis zum Oberst der internationalen Brigaden. Berichte seiner Kameraden, unter anderem von Alfred Tantorowicz, der im Bürgerkrieg sein Adjutant gewesen ist, zeugen von seiner idealistisch aufrichtigen Gesinnung und seinem hohen Verantwortungsbewusstsein. Schon hier ist er manchem linientreuen stalinistischen Kommunisten unbequem, weil er Anstand, Fairness und Kameradschaftssinn über die Parteidisziplin stellt. Nach dem Ende des Bürgerkrieges kehrt Otto Brunner in die Schweiz zurück. Wegen Kriegsdiensten in fremden Heeren soll ihm der Prozess gemacht werden. Die Schweizer Offiziersgesellschaft tritt an ihn heran und will ihn für sich gewinnen. Er lehnt ab. Jetzt wird er vor Gericht gestellt und man schickt ihn bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ins Gefängnis. Nach 1945 ist der Typ des idealistischen Kommunisten selbst in der Kommunistischen Partei der Schweiz wenig gefragt. Da Brunner seit dem Bürgerkrieg mit dem späteren Marschall Tito befreundet ist, findet man einen Vorwand, ihn als Abweichler aus der Partei auszuschließen. Später lebte der unbequeme, aufrichtige Mann, der, wie Alfred Kantorowicz es nannte, zu jenen Besseren gehörte, die immer zwischen den Stühlen saßen, fast 70-jährig als Heizungsmonteur in Zürich. Sein Glaube an einen Sinn des Engagements für soziale Gerechtigkeit und für die Solidarität mit den Unterdrückten war bis zu seinem Lebensende ungebrochen. Diese Vorstellungen aber sind es auch gewesen, die im Herbst 1936 überall in Europa Männer aufbrechen ließen, um dem republikanischen Spanien gegen die rebellierenden Generale und die Truppen der faschistischen Diktatoren zu Hilfe zu kommen. Max Wulschläger berichtet darüber nach Erzählungen von Schweizer Spanienkämpfern. Bei Nacht und Nebel, in Wind und Kälte, tagelang hungernd und frierend, so kamen die ersten Freiwilligen der Spanischen Republik zu Hilfe. Deutsche und italienische Emigranten, die, vertrieben aus ihrer Heimat, seit Jahren von einem Land zum anderen irrten und von den Behörden von einer Grenze zur anderen abgeschoben wurden, sahen plötzlich eine Aufgabe, eine Gelegenheit, ihr Leben für die Sache der Freiheit und der Menschlichkeit in die Waagschale zu werfen. Aus den faschistischen Ländern selbst eilten Menschen nach Spanien. Unter Lebensgefahr entkamen sie aus Deutschland oder Italien, schwammen über Flüsse oder kletterten über Berge, erfüllt von dem einzigen Gedanken, in Spanien gegen den Faschismus für die Freiheit zu kämpfen. Aus den Balkanländern kamen sie herbeigeeilt, teils per Bahn, teils zu Fuß oder per Autostopp. Zwei Rumänen, die das Fahrgeld nicht aufbringen konnten, versteckten sich unter dem Gestänge eines Eisenbahnwaggons und fuhren in dieser lebensgefährlichen Lage über 30 Stunden lang bis nach Frankreich. Viele wurden an den Grenzen verhaftet und in die Gefängnisse gesteckt. Kaum aus den Gefängnissen entlassen, versuchten sie die Grenze an anderen Stellen zu überschreiten. Als blinde Passagiere und Kohlenbuckler fuhren aus Amerika Freiwillige über den Ozean. Aus England, Frankreich, Holland, den skandinavischen Ländern und aus der Schweiz strömten sie zu den internationalen Brigaden. In Spanien wurden diese Freiwilligen zuerst in Katalonien, später in Albacete in militärische Einheiten eingegliedert und ausgebildet. Nicht für alle reichten die vorhandenen Gewehre aus. Sie mussten warten, bis sie Gewehre vom Feind erobert hatten oder bis sie das Gewehr eines gefallenen Kameraden übernehmen konnten. Der Mangel an Waffen wurde wettgemacht durch den Einsatz eines gewaltigen Mutes von Menschen, die schon alle Härten des menschlichen Lebens an ihrem eigenen Leib zu spüren bekommen hatten. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 16. Teil. Ein Literaturhinweis, das Buch Freiwillige in Spanien von Max Wullschläger, der ist Herausgeber, schreibt allerdings auch ein längeres Vorwort, ist erschienen in Basel 1938, wahrscheinlich nur noch antiquarisch zu erhalten. Ferner verweise ich natürlich wie immer auf das DTV-Taschenbuch Der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, erschienen in München 1971 bei DTV. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2016. Der kein Behälter sagt sein Mark, schreibe ich mich auf, um nicht zu Excel zu implodieren, Platzangst reduzieren, zieh ich mich zu und ab und zu aus. Und hör nicht auf, Prozess und Technik und mich selbst zu buchstabieren. Zeiträume chronisch neu im Sinn von weiter formulieren. Um dann hier später bei dir zu sein wie Tinte, die sich ausstrecken will, einsaugen lässt in ein besseres Papier. Verstärker. Verstärker. Merkst du, was ich merke? Was ich bis zur Rückkopplung verstärke, hat als Effekt Reflecting Skin. Merkst du was? Ich merke, wo ich nicht war, komme ich nicht hin. Ich merke was auf der Haut und das macht Sinn, falls du mich liest und darauf stehst, dich von mir berühren lässt und mich berührst. Verstärke. Verstärker. Merkst du, was ich merke? Wie sich Mystery und History und History verstärken. Falls es nicht Liebe ist, wird es die Bombe. Beziehungsweise Kiste sein. Und ich als Text fall immer wieder auf und in mich selber rein und denk nanu. Nanu denk ich, jetzt bin ich uff, erst war ich zu. Dann geh ich raus und kieke, und wer steht draußen? Icke. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Meine Damen und Herren, es ist Samstag, das haben Sie schon gemerkt. Sie sitzen ja daheim vor den Fischtran-Drinks und den Buttermilchbechern beim Frühstück. Wir hier im Studio haben nur Wasser. Ich weiß nicht, was Werner da in seiner Kanne hat. Kakao, glaube ich, oder? Das sieht nur so aus, das ist auch Wasser. Ist auch Wasser, gut. Ja, wir begrüßen Sie noch einmal hier jetzt zu zweit im Studio, hier in der Wohnung von Contrabanda FM an der Plaza Real im Zentrum von Barcelona. Diesiger Tag mit leichtem Nieselregen heute. Aber wir haben es gern. Touristendichte ist sprunghaft gefallen heute hier im Zentrum von Barcelona. Eine Touristendichte von höchstens 0,001 Tourist pro Quadratmeter. Das ist sehr, sehr wenig. Naja, irgendwann muss es ja auch mal runtergehen, kann ja nicht das ganze Jahr über. Wir sind jetzt Ende November, das kann jetzt nicht weiter die Massen hierher treiben. Außerdem haben die sich gegenseitig schon so gestört, dass viele gesagt haben, nächstes Jahr fahren wir aber woanders hin, habe ich letztens an der Kathedrale gehört. Hier kommen wir aber nicht mehr her, das ist ja alles überlaufen, hörte ich eine deutsche Frau sagen. Das ist ja alles total überlaufen hier. Gut, die Einheimischen werden es danken. Aber der ganz große Trend ist wahrscheinlich schon da und die Stadt noch zu retten ist vielleicht schon zu spät. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Guten Morgen. Ja, es ist genauso, wie du sagst, 0,01 Prozent pro Quadratmeter, aber gefühlte wahrscheinlich. Ne? Aber gefühlte, absolut, sehr subjektiv. Ja, ja, ja. Und klar, also es nieselt im Moment, morgen wird es wahrscheinlich auch noch nieseln, regnet ein bisschen, dann hört es wieder auf, aber nächsten Montag wird es dann wieder besser. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Fidel Castro ist tot. Der kubanische Revolutionsführer und ehemalige Präsident ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Castro hatte mit seinen Guerillakämpfern 1959 den Diktator Batista gestürzt und Kuba fast 50 Jahre lang geführt. En medio de las grandes dificultades que estamos atravesando de tipo económico, cuando el bloqueo se ha recrudecido. Hasta siempre, Comandante, tituliert die junge Welt heute in ihrer Internetausgabe. Kubas früherer Präsident Fidel Castro im Alter von 90 Jahren in Havanna verstorben. Der Kommandant in Jefe der kubanischen Revolution, Fidel Castro, ist am Freitag schon, Ortszeit, im Alter von 90 Jahren, wie gesagt, in Havanna verstorben. Über die traurige Nachricht informierte Kubas Präsident Raúl Castro, Fidels Bruder, in einer über alle Fernsehsender des Landes ausgestrahlten Ansprache. Wörtlich sagte Raúl Castro: Liebes Volk von Kuba, mit tiefem Schmerz spreche ich zu Ihnen und unser Volk und die Völker der Welt darüber zu informieren, dass heute am 25. November um 22.29 Uhr der Kommandante en Jefe der kubanischen Revolution, Fidel Castro, verstorben ist. In Erfüllung des ausdrücklichen Willens des Genossen Fidel werden seine Reste eingeäschert. In den Morgenstunden des morgigen Samstag, 26. November, wird die für die Bestattung gebildete Organisationskommission unserem Volk detaillierte Informationen über die Organisation der posthumen Ehrung des Gründers der kubanischen Revolution übermitteln. Hasta la victoria siempre. Das waren die Worte, die hier übersetzt sind, der Radioansprache und Fernsehansprache natürlich von Raúl Castro. Was viele Menschen hier fühlen. Als ich hörte, dass Fidel gestorben ist, fielen mir die Orangen aus der Hand. Ich fing an zu schreien und zu weinen. Du bist das Vaterland. Ehrlichkeit, Revolution. Der Schmerz ist riesig. Wir haben ihn heute verloren, aber er lebt auf ewig weiter in unseren Herzen, in unserer Brust. Ich danke ihm. Ich habe heute schon die spanischen Medien gehört, zum Beispiel Radio Nacional. Da ist ein Italiener, der zitiert morgens immer die nationale und internationale Presse. Und da hieß es in ABC heute, der rechtsradikalen Zeitung, die Franco verehrt, da hieß es: Ein Diktator ist gestorben. Die Unterdrückung hat hoffentlich bald ein Ende. So ungefähr äußert sich eine Zeitung, die noch heute den Diktator Franco verehrt. Und das gibt einem natürlich zu denken. Ja, Fidel Castro hat sich natürlich oft stundenlang zu jedem Thema ausgelassen. Fidel Castro hat auch, glaube ich, ungefähr an die 90 Attentate auf sein Leben überlebt. Er hat sie mal aufgezählt und aufgelistet. Ja, also er selber kommt auf, glaube ich, 639 oder so. Aber wer weiß, was da alles mitgezählt wurde. Aber eine, was auch ein bisschen Deutschland betrifft, ein bewiesener Versuch war, ihn umzubringen unter vielen anderen. Der hatte mal eine deutsche Freundin und die wurde dann von der CIA angeworben mit dem Auftrag, ihn umzubringen. Aber wie man sieht, hat es eben nicht geklappt. Ne? Genauso wenig wie die Landung, die von der CIA unterstützt wurde in der Schweinebucht. Jedenfalls ist er 90 geworden und da kann man doch nicht meckern. Das ist doch ein stolzes Alter. Ne? Also so wie er gelebt hat, so hält man sich offenbar jung. Was da auch alles passiert ist, man hat ihm zum Beispiel Gift in den Tabak geschüttet und gehofft, dass er daran umkommt. Es gab da die fantasievollsten Methoden und Sachen, um diesen Mann aus dem Weg zu räumen. Er hat 11 US-Präsidenten überlebt, die alle geschworen haben, ihn irgendwie beiseite zu schaffen. Mit verdeckten Operationen, mit Geheimdienstmanövern, mit schmutzigen Kriegswinkelzügen. Aber es hat nicht geklappt. Nun fürchtet natürlich jeder das Schlimmste. Fidel Castro ist weg, eine Symbolfigur. Er war natürlich längst nicht mehr an der Macht, aber seine Figur überstrahlte immer noch die kubanische Politik. Und jetzt ist ein rechtsradikaler Multimilliardär im Amt in Washington. Ein Mann, dem man wirklich alles zutrauen kann. Und für Südamerika, für Lateinamerika bedeutet das jetzt eine neue Ära, die Ära Trump. Und es verspricht nichts Gutes, dabei herauszukommen. Man muss sich nur angucken, mit was für Leuten sich dieser Präsident umgeben hat. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Um zu wissen, in welche Richtung diese Politik marschieren wird. Nämlich in keine gute. Auch die deutsche Presse ist natürlich ganz vorneweg heute mit Fidel Castros Tod. Kubas Revolutionsführer Fidel Castro ist tot. Sehr neutral ausgedrückt. Hier sagt man nicht, der Diktator, die Unterdrückung hat ein Ende. Frage ist immer, für wen? Wie gesagt, er war 90 Jahre und hatte 50 Jahre das Land regiert. Das immer noch irgendwie sozialistische Land. Die Leiche des Revolutionsführers wird verbrannt, das ist nun klar. Das war der Wunsch Fidel Castros gewesen. 47 Jahre lang hat er also Kuba regiert. Wegen einer schweren Krankheit hatte er die Amtsgeschäfte im Juli 2006, vor 10 Jahren also, an seinem Bruder Raúl abgegeben. Auch nach seinem Rückzug bestimmte er jedoch als graue Eminenz im Hintergrund, heißt es hier, die Geschicke der sozialistischen Karibikinsel mit. Vielleicht liefern wir ganz kurz eine kleine Kurzbiografie. Geboren wurde Castro laut offizieller Biografie am 26. Juli 1926 in Biran im Osten Kubas. Schon als Junge empfand er die sozialen Verhältnisse auf der Insel als zutiefst ungerecht. Als junger Rechtsanwalt nahm er den Kampf gegen den Diktator Fulgencio Batista auf. Nach dem gescheiterten Überfall auf die Moncada-Kaserne 1953 und einigen Jahren im Exil landete er Ende 1956 mit rund 80 Mitkämpfern auf Kuba und begann in den Bergen den Guerillakampf. Im Januar 1959 zogen seine Truppen siegreich in Havanna ein. Mit einer Landreform und der Verstaatlichung von Unternehmen machte sich Castro schnell die USA zum Feind, die Insel mit einem Handelsembargo belegten. Hilfe fand Kuba damals bei der noch existierenden Sowjetunion, von der die Insel immer abhängiger wurde. Der Zusammenbruch des Ostblocks stürzte Kuba nach 1990 in eine schwere Wirtschaftskrise, die das sozialistische System aber allen Unkenrufen zum Trotz überlebte. Der Not gehorchend drangen sich Fidel und sein Bruder zu begrenzten marktwirtschaftlichen Reformen durch. Mit dem Besuch von US-Präsident Obama in Kuba endete eine jahrzehntelange Rivalität. Legendär sind die Tiraden Fidel Castros gegen die Imperialisten im Norden und deren Antworten. Eine Galerie der heftigsten Anfeindungen kann man hier im Spiegel nachlesen, auf der Homepage von heute. Da gibt es einen Sonderteil, wo man nur die Zitate nachlesen kann. Wenn die dann schreiben, er machte sich die USA sehr schnell zum Feind, das ist natürlich schnell gesagt und schnell geschrieben. Aber auf der anderen Seite, das allererste, von Hause aus ist er ja nicht Kommunist gewesen, ja, der war einfach, hat die Ausbeutung der USA, also Lateinamerikas durch die USA gesehen und wollte gegen diesen Imperialismus vorgehen, ne. Dann, wenn er zum Kommunisten geworden ist, war das später eine Reaktion auf die Reaktion der USA. Und also natürlich, wo sie dann endgültig ihn entlarvt haben als Kommunist, war da, wo er anfängt zu enteignen. Also die heilige Kuh, das Privateigentum antasten, das geht ja nun gar nicht. Aber wessen Privateigentum hat er da angetastet? Also einmal natürlich die Großgrundbesitzer, ne, die Parteigänger von Batista, und auch die US-Raffinerien, Erdöl-, Petroleum-Raffinerien, die dort installiert waren auf Kuba. Und wo dann die sich geweigert haben, russisches Erdöl, also Russland war ja dann, hat ja dann angefangen, ihn zu unterstützen, wo die sich geweigert haben, russisches Erdöl zu verarbeiten, ne? Daraufhin als Reaktion hat er die enteignet. Ne? Und ab dem Moment war er natürlich dann nicht nur ein Teil der Achse des Bösen, sondern das Böse überhaupt. Ne? Ja, und so hat es angefangen, dann ging es weiter mit der Blockade durch die USA, wo also erst eine Teilblockade und kurz danach dann Totalblockade, wo sich dann die Lebensverhältnisse natürlich verschlechtert haben, und dann ist eben die Sowjetunion eingesprungen und hat geholfen und hat versucht, das Land vorm Untergang zu retten, sagen wir, ne? Ja, und dann die bekannten Geschichten, dann Kuba-Krise, Khrushchev zieht den Schuh aus und schlägt aufs Rednerpult von Vereinten Nationen. Und jetzt in letzter Zeit hat sich das dann nach der nächsten Station, klar, war natürlich dann der Mauerfall in Berlin, und dann die Sowjetunion als solche hört auch auf zu existieren 1990, 91. Und wer dann eingesprungen ist, um wieder die Hilfe der Sowjetunion auszugleichen, war eben Venezuela. Dann haben die also zu Schleuderpreisen Kuba mit Erdöl versorgt. Und dann als Folge dessen ist natürlich Venezuela jetzt auch Teil der Achse des Bösen. Also das ist die Situation im Moment. Ja, diese Regierungen werden mit dem geballten Hass verfolgt, zu dem der US-Imperialismus immer noch fähig ist. Die kubanische Revolution, schreibt der Spiegel, spaltete die Welt in Anhänger und Gegner. Erstere priesen das Gesundheits- und Bildungswesen als vorbildlich. Letztere sahen in Castro vor allem den Diktator, der politische Gegner gnadenlos verfolgte. Mit seiner Unbeugsamkeit gegenüber Washington fand Castro aber in Lateinamerika auch über das linke Lager hinaus Anerkennung. Als sich der greise Revolutionsführer kurz vor seinem 80. Geburtstag einer schweren Operation unterziehen musste, gab er am 31. Juli 2006 seine Ämter zunächst provisorisch an seinen 5 Jahre jüngeren Bruder ab. 2008 übernahm Raúl dauerhaft die Führung des Landes. Die historische Aussöhnung zwischen Kuba und den USA, die in der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen 2015 und dem Besuch von Präsident Barack Obama in Havanna im März 2016 gipfelte, verfolgte Fidel Castro mit unüberhörbarer Skepsis. Das war ja dieses riesige Event, was da gefeiert wurde. Die Rolling Stones waren ja dann auch in Kuba und haben da für Rockstimmung gesorgt. Und man hatte einen kleinen Moment das Gefühl, es kam zu einem politischen Frühling und die Obama-Ära würde doch das Tor öffnen für eine etwas bessere Welt und friedlichere und humanere Beziehungen zwischen den Ländern in Mittelamerika. Aber nein, es kam alles nur noch schlimmer, wie wir im Moment sehen und wie wir jetzt auch wissen. Natürlich war Fidel Castro umstritten, natürlich, zweifellos war Kuba und ist Kuba vielleicht noch immer ein autoritäres System, Diktatur vielleicht auch, je nachdem, wie man es nimmt, wie man es definieren will. Wir leben ja auch in einer Diktatur und in einem autoritären System, das andere Ausformungen zeigt als in Kuba. Vielleicht wäre in Kuba ein freies Radio nicht möglich, so wie wir das hier machen. Und den ganzen Samstag hier kritische Töne spucken. Vielleicht wäre das in Kuba gar nicht möglich oder bestimmt nicht. Wir wollen da nicht heucheln, aber wir sehen auch, was in Kuba möglich ist und was Kuba vor Augen hat. Kuba, so denken die Rechten hier natürlich immer, muss sich natürlich an den Hollywood-Filmen orientieren. Die Menschen auf Kuba haben das Recht zu leben, wie die Mittel- und Oberklassenfamilien in den Hollywood-Filmen. Kuba hat aber vor der Haustür ein Land, das heißt Haiti. Und auf Haiti, da leben die Menschen zu 80% im Elend, 50% Analphabeten, Hunger, Not sind dort an der Tagesordnung. Und auch das ist ein System, das die freie Welt sein will und sein soll. Und Kuba hat immer gesagt, und die kubanischen Führer haben immer gesagt, guckt dahin. Das verhindern wir hier auf Kuba. Guckt nicht in die amerikanischen Mittelklassenfamilienwohnungen. Das können wir euch nicht bieten. Ja, also klar ist, dass, sagen wir, die Kuba nicht ein Paradebeispiel für das ist, was wir hier im Westen so unter Demokratie verstehen. Das ist ja schon klar. Ne? Auf der anderen Seite ist es halt völlig lächerlich, ja, wenn der jetzt vom Westen und besonders von den USA angeklagt wird, Diktator und so weiter, ja, wo eben die USA in ganz Lateinamerika, nicht nur in Kuba mit Batista, sondern in ganz Lateinamerika jahrhundertelang, kann man sagen, nicht nur jahrzehntelang, Diktatoren jeder Couleur unterstützt hat, militärisch auch, ja. Und da haben sie nie dieses Wort benutzt, ja. Und jetzt auf einmal ist es einer, der kritisch ist und die Frage stellt, woher kommt das alles, ja. Und der wird dann als Diktator uns verkauft, ja. Hasta la victoria siempre. Als ich mal auf Kuba war, das war zu Beginn der 80er Jahre, da haben wir ein Museum besucht. Das war das Museum des imperialistischen Krieges, das war in Santiago de Cuba im Süden der Insel. Und da waren alle möglichen Sachen ausgestellt. Da stehen Schautafeln in den Sälen mit den Angriffen, die die USA auf Kuba gestartet haben. Da gab es die schauerlichsten und unglaublichsten Dinge zu bestaunen. Und wir haben damals gesagt, uiuiui, die übertreiben aber ein bisschen, die Kubaner. Wir haben uns das so angeguckt und haben gedacht, gut, da wird wohl einiges von wahr sein, aber sowas? Heute wissen wir, es ist wahr und es war sogar noch viel schlimmer. Und heute sind viele der Archive der CIA geöffnet worden. Journalisten haben nachgeprüft und mittlerweile weiß man, wie schmutzig, wie gemein, wie niedrig, wie dreckig dieser Krieg eigentlich war und immer noch ist. Die Zauberworte für die CIA hießen nämlich freie Hand, nichts war unmöglich, nichts unvorstellbar, wenn es gegen Moskau und seine Vasallen ging, gegen die kommunistischen Diktaturen des Ostblocks und gegen deren Sympathisanten in der Dritten Welt. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, der Kalte Krieg war bereits voll entbrannt, gab es bei den amerikanischen Geheimdiensten ein glasklares, definiertes Feindbild. Dort schwarz, hier weiß, hier gut, dort böse. Und bei der CIA schienen die Mittel damals unerschöpflich, die Methoden skrupellos, stets auf der technischsten und technischen Höhe ihrer Zeit und häufig filmreif. Ein bisschen James Bond, ein bisschen Frankenstein, ein bisschen Dr. Mabuse. Zum Beispiel, das haben wir damals auch gesehen, Milzbranderreger gehörten zum Standardrepertoire der Einsatzkommandos der CIA. Die wurden mit Flugzeugen über die Felder abgeworfen, um die Ernten zu vergiften. Das hat man dann in der westlichen freien Presse immer als Schauermärchen Moskaus abgetan. Nun weiß es jeder und Achselzucken ist hier die Reaktion. Och, das war damals, da waren die Zeiten ja so hart. Ein Ressort namens Technischer Service des Dienstes aus Langley, nahe der Hauptstadt Washington, versuchte sogar, Testpersonen zu Tötungsmaschinen umzupolen. Es pumpte Menschen mit LSD, Mescalin und anderen Drogen voll und ließ Gehirne operieren in der Absicht, das Gedächtnis zu manipulieren. Wir haben das ja gesehen in dem Film Das Bourne-Experiment, The Bourne Experiment, wo der gute Matt Damon zur Tötungsmaschine abgerichtet wird, aber wie auch schon in dem Film Blade Runner, die Maschine kommt dahinter, die Maschine beginnt ein Bewusstsein zu entwickeln, sich zu erinnern und die Maschine beginnt ihre Mission zu hinterfragen. Und die Maschine sucht die Auftraggeber, die sie manipuliert haben. Ein Lied von Blumfeld, von seinem Album Die Ich-Maschine. Das Lied heißt Kriegsberichterstatter, Blumfeld. Thank you. geht auf die 11-Uhr-Marke zu, hier im heutigen Niemandsland. Die Zeit rast mal wieder dahin. Viele Themen haben wir hier noch auf unserer Themenliste. Meine Themenliste ist fast unendlich lang. Ich weiß nicht, ob ich das alles abbehandeln kann hier. Ich sehe, du hast da auch ein riesen Konvolut von Papieren vor dir liegen. Was bringen wir als nächstes? Ja, und ein paar Sachen haben wir wahrscheinlich beide auf der Liste. Du hast ja ein Thema schon angesprochen vorher. Ausgehend von Kuba, dann Lateinamerika, die Geschichte mit Trump da jetzt in den USA, was bedeutet das für Lateinamerika? Also wie gesagt, die USA haben ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Lateinamerika, ganz Lateinamerika als ihren Hinterhof betrachtet, den sie ausbeuten können, und an dieser Konstellation hat sich natürlich nichts geändert, ne? Und wo jetzt mit dem neuen Präsidenten in den USA sicher Lateinamerika sehr betroffen sein wird, ist das Thema mit der Immigration. Ob er jetzt eine Mauer baut oder nicht, jedenfalls in die USA zu emigrieren, wird gegen Null gehen, die Möglichkeit, ja. Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, politisch oder ökonomisch ist es also wirklich schwer zu sagen, was für Auswirkungen das haben wird auf Lateinamerika. Ne? Und einfach auch deshalb, weil der Typ ja völlig unberechenbar ist. Ne? Na gut, jetzt zu dieser Geschichte, ganz abgesehen von der Haltung von Trump in Bezug auf Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Islam, Hasser, Klimawandel, Leugner und so weiter. Die wichtige Frage ist, wie wird sich das auf die Wirtschaft auswirken? Und da war ja bekannt seine starken Worte im Wahlkampf gegen Wall Street und das Establishment und so weiter, ja. Und dass es da also gewisse Vorbehalte gab gegen ihn. Und ein schönes Thermometer, um die Stimmung da zu messen, ist natürlich immer die Börse, ne? Die hat sich bis zur Wahl abwartend verhalten, und dann wegen diesen Vorbehalten gegen Trump ist im ersten Moment runtergegangen, ein paar Stunden lang, also nicht nur in USA, sondern auch weltweit, Börsenverluste, sagen wir zwischen 1,5 und 5%, in Mexiko bis zu 15%, ne? Aber das ist vorbei, die Börsenkurse steigen wieder, ne? Und irgendwo war es ja zu erwarten, ne? Wo soll denn das ganze Geld hin, ja? Das Geld im Besitz der Spekulanten und der Reichen. Das ist wie ein Vagabund, immer unterwegs, das Geld immer auf der Suche nach Rendite, verdammt sich zu vermehren, ob es will oder nicht, ne? Und also da gibt's eine kleine Anekdote aus der Wahlnacht, ja? Wo dann, also in dem Moment, wo dann feststand, dass Trump gewonnen hat, wurde natürlich, hat sofort die große Party angefangen, wo das in Manhattan, wo das gefeiert werden sollte oder wo das gefeiert wurde. Und einer, der da auch dort war, ein gewisser Carl Icahn, der ist einer der wenigen Großinvestoren, die den Trump unterstützt haben im Wahlkampf. Also so ein Großspekulant. Und der hat immer wieder gesagt, also er bezeichnet sich ja selber nicht als Spekulant, sondern Investor, Anleger. Und sein Argument war, dass man Trump wählen muss, dass er gesagt hat, ein mündiger Anleger muss den Mann einfach wählen, ja. Und dieser Typ ist also dann, weiß ich, ein paar Minuten auf dieser Party gewesen, und plötzlich ist er gegangen, nach Hause, ne, wo die Party erst gerade anfing, hat sich dort aber nicht schlafen gelegt, sondern hat Aktien gekauft. Ne. Ja, und hat also diesen ersten momentanen Fall, diesen Rückgang der vom Dow Jones, hat er Akten, die stark gefallen sind, gekauft, massenhaft. Ja. Und hat sie dann ein paar Stunden später wieder verkauft. Ja. Vielleicht zu früh, wie man jetzt sieht, weil die Börse ist weiter gestiegen und der höchste Börsenstand denn je in USA im Moment. Ja, und das ist die Sache, dass woher kommt das, dass jetzt die Börse plötzlich dermaßen steigt, nachdem sie am Anfang gesagt haben, hui, dieser Trump ist gefährlich und so. Das ist einfach, weil er jetzt ein paar Maßnahmen angekündigt hat, was er übrigens auch schon vorher gesagt hat, bevor er gewählt wurde. Also Infrastruktur bauen, ja, das ist natürlich für ihn selber auch gut als Bauunternehmer, unter anderem Verteidigungshaushalt, ne, und weniger die Erdölindustrie regulieren, Kohleindustrie, ja, und dagegen dann die Aktien für erneuerbare Energien, die sind runtergegangen. Und außer den politischen Maßnahmen, die er verkündet hat, ja, also Steuern reduzieren, für wen kann man sich schon vorstellen. Und Defizit, Haushaltsdefizit ist kein Problem in Zukunft, ne, wo die USA sowieso die höchste Verschuldung haben in Bezug auf zum Bruttoinlandsprodukt. Ne. Und also alle diese großen Gesellschaften, die versprechen sich jetzt mehr Gewinne, ne. Inflation wird wieder zunehmen, die Zinsen werden steigen. Und dann, was auch noch Sache ist, ne, es gibt jetzt eine Untersuchung, die hat festgestellt, wohin ist das Geld geflossen ab 2009 bis jetzt, bis 2016, also wo 2009, wo die Krise war ja im Vorjahr schon voll zum Durchbruch gekommen, ne? Und was haben die gemacht mit ihren Geldern? Und da haben sie jetzt festgestellt, dass in dieser, sind jetzt 7 Jahre oder so, es mehr Geld investiert wurde in Staatspapiere, also so Bonus, Anleihen, Schuldverschreibung, Obligationen und so, nämlich 1,55 Billionen. Und in den Investmentfonds oder Aktiendepots und so weiter weniger, nur 1,34 Billionen. Aber jetzt mit dieser Entwicklung, die sich jetzt abzeichnet, wird die Tendenz umgekehrt sein. Ne? Dann ist es wieder rentabler an der Börse zu spekulieren. Moment, meine Damen und Herren, das ist bei diesen Live-Sendungen so, das war wirklich ein verpatzter Einsatz. Ich bringe das Lied nochmal, weil es so schön ist. Augenblick. Jetzt aber. Es ragt nur die Spitze aus der See und die Wellen schlagen hoch. Niemand da, keiner, der dich hört. Alles so wie immer ungefähr. Das Schiff nimmt Kurs auf Sturm und die Planken bersten laut. Die Ratten gehen von Bord dem Käpt'n hinterher. Alles so wie immer ungefähr. Und im Hafen spielt Musik, der Horizont liegt im Lot. Aus der Ferne ist nicht zu hören und am Abend geht das nächste Boot. Piraten, versteckt euren Schatz. Die Händler falschen Gold, verscherbeln jeden Wert für ein bisschen mehr. Alles so wie immer ungefähr. Und im Hafen spielt Musik, der Horizont liegt im Lot. Aus der Ferne ist nicht zu hören und am Abend geht das nächste Boot. Findet keinen Grund, wir treiben richtungslos. Am Kap der guten Hoffnung verschluckte uns das Meer. Alles so wie immer ungefähr. Und im Hafen spielt Musik, der Horizont liegt im Lot. Aus der Ferne ist nicht zu hören und am Mar. Alles so wie immer, alles so wie immer, alles so wie immer ungefähr. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 26. November 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Tage. Werfen wir einen Blick auf die guten zwei Wochen nach der Wahl zum 45. Präsidenten der USA. Da hat nämlich Donald Trump viele seiner heißesten Unterstützer gegen sich aufgebracht. Jawohl, er schaffte das am Dienstag mit der Ankündigung, er wolle nicht gegen Hillary Clinton ermitteln lassen. Damit hatte er während des Wahlkampfes mehrmals gedroht, nicht zuletzt während der von Millionen verfolgten Fernsehdiskussion mit seiner Konkurrentin. Mit dem Sprechchor »Lock her up«, »Sperrt sie ein«, hatten Trumps Leute das Publikum bei vielen Veranstaltungen aufgepeitscht. Und das soll nun nicht mehr wahr sein? Die Ultrarechten sind nicht nur empört, sondern sogar beleidigt. Selbst Breitbart.com, die Webseite von Trumps Chefstrategen Stephen Bannon, schimpfte spontan über gebrochene Versprechen, entschärfte diesen Kommentar aber kurz darauf. Nach einer anfänglichen Zusage und einem Rückzieher war Trump am Dienstag schließlich doch zu einem langen Gespräch mit der wichtigsten Tageszeitung seiner Gegner, der New York Times, bereit. Neben bekanntem Gezeter, wie etwa über die Lügenpresse, das skandieren Trumps Anhänger gern mal auf Deutsch, Lügenpresse, Lügenpresse, hatte der frisch Gewählte auch ein paar neue Töne bereit. Zum Beispiel hatte er sich während seines Wahlkampfs positiv über das Foltern von Gefangenen geäußert. Jetzt aber zitierte er James N. Mattis, Marinegeneral im Ruhestand, der als Verteidigungsminister im Gespräch ist. Mattis habe ihm gesagt, dass ein Paket Zigaretten und ein paar Dosen Bier wirkungsvoller seien als körperliche Schmerzen. Und diese Antwort habe ihn sehr beeindruckt. Naja, ich stelle mir die Folterzelle vor. Da kommt erstmal der Böse rein, der Bad Cop, der schlägt dem Gefangenen direkt in die Fresse und steckt ihm erstmal ein paar Minuten den Kopf unter Wasser. Aber danach kommt der mit dem Paket Zigaretten und ein paar Dosen Bier. Und dann packt natürlich der Gefangene gerne aus. Wer würde das nicht tun? Bier und Zigaretten, das löst die Zunge. Das hat also ein General im Ruhestand dem Trump zugeraunt. Andere Aussagen Trumps, wie etwa zu dem von ihm bisher demagogisch bestrittenen Klimawandel, hat die Chefredaktion der New York Times anscheinend über Gebühr aufgebläht. Mehr als "Ich gehe offen an das Thema heran und ich sehe mir das ganz genau an", hatte der Milliardär offensichtlich auch gar nicht gesagt. Trotzdem ist vorauszusehen, dass der 45. Präsident in diesen Tagen Vorentscheidungen treffen muss, welche seiner Versprechen und Drohungen er in die Praxis umsetzen will und welche nicht. Trump scheint ein Starkopf zu sein, wenn man ihn unter Druck zu setzen versucht, aber er agiert flexibel und soll sogar charmant sein, heißt es da offiziell, solange man ihm das Gefühl lässt, er treffe seine Entscheidungen selbst. Bleibt er beispielsweise, was enorm wichtig wäre, bei der im Wahlkampf beschworenen Kooperation mit Russland oder geht Trump auf Konfrontationskurs? Es gibt wohl niemanden, der sein Verhalten im Amt voraussagen kann. Diese Feststellung schließt sogar ihn selbst ein. Das gilt auch für die Auswahl seines Personals. Es wäre nicht einmal verwunderlich, wenn er Hillary Clinton zur Außenministerin machen würde. Das schreibt Herr Knut Mellentin in der Ausgabe vom vergangenen Donnerstag in der Jungen Welt. Oder noch besser Condoleezza Rice, die das State Department unter George W. Bush leitete. Nicht nur Frau, sondern auch Schwarze. Dann soll noch jemand einmal sagen, der Präsident sei frauenfeindlich und rassistisch. Das wären also alles Theatercoups, die hier ein Kommentator und vielleicht nicht nur er diesem gefährlichen, superreichen Clown vorschlagen. Wir schlagen ihm von hier aus vor, er soll das Pentagon auflösen und soll natürlich Snowden direkt begnadigen. Als erste Amtshandlung Edward Snowden begnadigen. Aber gut, das sind fromme Wünsche. Kommen wir zur hausbackenen Innenpolitik im Bundestag. Da gab es nämlich diese Woche eine Haushaltsdebatte. In der Generaldebatte des Bundestags zum Bundeshaushalt 2017 hat Kanzlerin Angela Merkel, CDU, am Mittwoch gefordert, sich dem aufkeimenden Populismus entgegenzustellen. Populismus ist für diese Leute alles, was das Volk wirklich will und fordert. Meinungsbildung werde mitunter manipuliert, sagte die Merkel. Oho, hört, hört. Auch dadurch sei die Sorge um Stabilität unserer gewohnten Ordnung entstanden. Die Hooligans an der Börse und die Hooligans in ihren Ministerien, die meint sie damit offensichtlich nicht. Im Internet durch die Digitalisierung kursierten Meinungen und Berichte, die viel weniger durch journalistische Sorgfaltspflicht entstünden und kontrolliert würden als früher. Merkel sagte mit Blick auf Computerprogramme und Webseiten, dass heute Fake-Seiten, Bots, Trolle Meinungsbilder verfälschen können. Plötzlich zeige sich, dass die sicher geglaubte gemeinsame Wertebasis von Freiheit, Demokratie und Recht nicht mehr für selbstverständlich gehalten würde. Die Politik müsse mit dem Phänomen umgehen und dort regulativ eingreifen, wo es nötig sei, wie bei Hassbotschaften im Internet. Das haben sie also jetzt ganz schön im Zielfernrohr. Das Internet. Hassbotschaften wäre dann natürlich nur ein Vorwand, um das Internet stärker zu kontrollieren. Wenn die sagen Hassbotschaften, dann schließen sie natürlich alles mit ein, was sie selber nicht kontrollieren. Ihre Presse liest ja kaum noch jemand, deshalb ist das Internet für sie jetzt so gefährlich, weil im Internet kursieren immer noch Sie hat recht, bei allen Manipulationen und Dummheiten und Hassbotschaften, die es da wirklich gibt, auch sehr wertvolle, kritische und gut gemachte Informationen. Und da will man nun ran. Das ist, sagen wir mal, die Lektüre, die wir daraus ziehen. Die Fraktionschefin der Linkspartei, Sarah Wagenknecht, kritisierte hingegen, dass dem Westen nach dem Sieg von Donald Trump nichts Besseres einfalle, als einen europäischen Hochrüstungswettlauf zu starten. Ja, glauben Sie, das ist es, worauf die Millionen Abstiegsgefährdeten und die abgehängte Generation in Europa gewartet haben? Offenbar hat ja selbst noch ein Donald Trump wirtschaftspolitisch mehr drauf als Sie. Das sagte Wagenknecht zu Merkel. Und da hat sie, unserer Meinung nach zumindest, recht. Trump habe erkannt, dass gegen die Krise und gegen eine marode Infrastruktur keine Kürzungen helfen würden, sondern ein groß angelegtes öffentliches Investitionsprogramm. Das hat Merkel immer noch nicht verstanden. Die Bundesregierung müsse die Lebensbedürfnisse der Menschen endlich wichtiger nehmen als Wunschlisten von Wirtschaftslobbyisten, das sagte Wagenknecht. Nehmen Sie das endlich ernst, wenn Sie nicht dafür verantwortlich sein wollen, irgendwann einem deutschen Donald Trump den Weg ins Kanzleramt geebnet zu haben. Sie sagte, trotz allem scheint sich die CDU-CSU als ein Weiter-so mit dieser Kanzlerin, mit dieser Frau Merkel, allen Ernstes zu freuen. Mit dem Sieg Trumps in den USA sei das weiter so abgewählt worden, das sagt Frau Wagenknecht der Kanzlerin ins Gesicht. Ja, also sehr vernünftig, was die Sarah Wagenknecht da sagt. Ne? Ein bisschen scharf zu überspitzt, wollte ich sagen, finde ich natürlich zu sagen, der Trump versteht mehr als sie von Ökonomie. Aber jedenfalls, wenn sie anfangen sollte, die Merkel, das zu begreifen, da ist dann schon der Schäuble dahinter, der da jeden Ansatz des Verstehens sofort wieder zunichte machen wird. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Ja, die Politik dieser Leute ist natürlich Kürzungen, Sozialhaushalt abbauen, Sozialleistungen abbauen und die Menschen gegeneinander hetzen und natürlich auch die Lobbyisten bedienen. Leute entlassen, Leute rausschmeißen. VW hat ja über 30.000 Arbeitsplätze angekündigt abzubauen. Und auch das ist eine Politik, die geht wirklich zu Lasten auch der Bundesregierung. Das muss man einfach sagen. Das ist Wirtschaftspolitik für ein paar Reiche und ein paar internationale Konzerne und hat nichts mit den realen Bedürfnissen der Menschen im Land zu tun. Das weiß mittlerweile jeder, das ist bekannt, das wissen sogar Leute, die von Politik nicht so viel Ahnung haben, wie vielleicht die Eingeweihten in die Finanzkrise und in die Finanzmanipulationen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Kommen wir zum sogenannten Global Wealth Report. Da gibt es ein paar neue Erkenntnisse über deutsche Vermögen. Die wachsen nämlich rasant. Reiche in Deutschland werden einer Studie zufolge immer reicher. Die Zahl der Millionäre ist rasant angestiegen. Angetrieben vom Immobilienboom ist das Vermögen der Deutschen, der Menschen in Deutschland zufolge gestiegen. Das geht aus dem Global Wealth Report der Schweizer Großbank Credit Suisse hervor. Und die müssen es ja wissen. Deutschland verzeichnete damit nach Japan und den USA den drittstärksten Zuwachs. Vor allem die Zahl der Reichen und Superreichen stieg kräftig. Der Studie zufolge erhöhte sich die Zahl der Dollarmillionäre in Deutschland von Mitte 2015 bis Mitte 2016 um 44.000 neue Millionäre auf rund 1,6 Millionen. In Deutschland leben also 1,6 Millionen Millionäre. Das ist unglaublich. Die Anzahl der Superreichen, die ein Vermögen von mindestens 30 Millionen Dollar haben, vergrößerte sich um 500 auf nun 6.100 Mitglieder. Deutschland lag damit auf dem dritten Rang nach den USA und China. Beim Durchschnittsvermögen kam Deutschland allerdings nur auf Rang 19. An der Spitze lag erneut die Schweiz mit 561.900 Dollar Vermögen je Erwachsenen. Oh, da ist die Schnapsflasche vom Tisch gekullert. Dann muss etwas gesagt werden zu den deutsch-spanischen Handelsbeziehungen. Die sind leider verknüpft mit einem sehr eingeschränkten Erinnern. 2017 feiern Deutschland und Spanien 100 Jahre Handelsbeziehungen. Hier schreibt Frau Carmela Negrete in der Jungen Welt einen Artikel zum Thema. Verbrechen der Legion Condor werden verschwiegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU offenbarte am Freitag vergangener Woche das Geschichtsverständnis ihrer Administration. Bei ihrer gemeinsam mit dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy in Berlin abgehaltenen Pressekonferenz kündigte sie an, im kommenden Jahr die deutsch-spanischen Beziehungen feiern zu wollen. Dafür gab es Anlässe. 2017 jährt sich zum 100. Mal die Gründung einer deutschen Außenhandelskammer in Madrid. Auch das ist sicherlich eine Gelegenheit, an unsere sehr intensiven Handelsbeziehungen zu erinnern, lobte die Kanzlerin. Sie erwähnte auch den 30. Jahrestag des Beitritts Spaniens zur damaligen Europäischen Gemeinschaft, der Anfang 2016 begangen worden war. Die Axt im Haus. Ein anderes Ereignis war ihr dagegen keiner Erwähnung wert. 2017 jährt sich zum 80. Mal die Zerstörung der baskischen Stadt Gernika, auf Spanisch Gernika, durch die deutsche Legion Condor. Dieser Termin steht nicht auf der Agenda. Man möchte auch nicht daran erinnern, dass die Mörder aus Hitlers Bomberstaffel für ihre Dienstzeit von der Bundesrepublik Rentenzahlungen erhielten. Das bestätigte die Bundesregierung schon 1997 in der Antwort auf eine aus Anlass des 60. Jahrestages der Bombardierung Gernikas von den Grünen gestellte Anfrage. In wirtschaftlichen Fragen sind Merkel und Rajoy ebenfalls auf der gleichen Linie. Seine Politik werde grundsätzlich die gleiche sein wie in der Vergangenheit, so Rajoy. Und was das heißt, das wissen wir, das heißt Kürzungen, Sozialabbau und das Geld unter den reichen Klicken seiner Leute verteilen. Dieser habe schließlich funktioniert, sagt er da. Hatte der spanische Regierungschef schon in der vergangenen Woche bei einer Rede vor dem Vorstand seiner Volkspartei PP gesagt, deren Vorgängerin Volksallianz AP eins von Ministern und anderen hohen Funktionären der Franco-Diktatur gegründet worden war. Auch Merkel ist der Meinung, dass das Land auf einem Weg sei, der aufwärts zeigt. Die Tatsache, dass Spanien immer noch die nach Griechenland höchste Arbeitslosenquote der Europäischen Union verzeichnet und neue Jobs vor allem prekär und befristet sind, überging sie mit: Es gibt sicherlich noch viele Probleme, die zu lösen sind. Die EU will allerdings, dass Spanien erst einmal andere Probleme löst. Der Haushalt muss verabschiedet werden, bevor das Jahr zu Ende ist. Und jetzt kommt's. Die EU-Kommission hat von Madrid per Brief verlangt, im Etat weitere 5,5 Milliarden Euro zu kürzen. 0,5% des spanischen Bruttoinlandsprodukts. Was das bedeutet, brachte die Tageszeitung El País am 8. November auf den Punkt. Entweder Steuererhöhungen oder Rentenkürzungen. Das Massenmedium. Ja, da nehmen Sie es her. Das Massenmedium. Nach Darstellung des Kabinetts wurden die Pensionen bislang nicht angetastet, auch weil die PP unter den Älteren ihre treuesten Anhänger hat. Natürlich, die alten Leute, die wählen zur Mehrheit PP. Tatsächlich sind die Ruhestandsgelder real seit Jahren gesunken, weil sie nicht erhöht wurden, während die Preise immer weiter stiegen. Kein Wunder also, dass Rajoy bei dem Treffen keine Einwände dagegen geltend gemacht hat, dass die deutsche Regierung in der Bundesrepublik lebende EU-Bürger, also auch Spaniern, Hartz IV und Leistungen aus der Krankenversicherung gestrichen hat. Rajoy praktiziert zu Hause ja nichts anderes. Wir sind Freunde, resümierte er. Nur zu der Geschichte, dass hier Legion Condor und Gernika verschwiegen wird. Was auch verschwiegen wird bis heute, ist eine Geschichte, die ungefähr 10 Jahre vorher passiert ist, in 20er Jahren, wo eben das Giftgas, was die spanischen Truppen da in Nordafrika, also im Riff, eingesetzt haben, kam natürlich auch aus Deutschland. Und mit Gas waren die Deutschen ja immer sehr auf dem Kiviv. Ne? Ja, und die guten deutsch-spanischen Handelsbeziehungen, die gibt's natürlich bis heute hier in Barcelona, ist davon übrig geblieben, wie in vielen anderen Städten auch, gibt's eine deutsche Industrie- und Handelskammer hier in Barcelona. Dann gibt's eine Gruppe, die hieß bis vor ein paar Jahren noch KDF. Jetzt, das hört sich natürlich sehr schlimm an, ne? Kraft durch Freude, aber hier wollte das sagen, Kreis deutscher Führungskräfte hier in Barcelona. Also die höheren Chargen von den deutschen Firmen hier. Und dann, wo sie das mitgekriegt haben, dass das ja ein bisschen KDF nach Kraft durch Freude riecht, dann haben sie sich irgendwie umbenannt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, Kreis der deutschsprachigen Führungskräfte oder sowas. Ja, also alles bestens zwischen Spanien und Deutschland. Mach das Massenmedium. Wir haben auch, so die Kanzlerin weiter, über Migrationsfragen gesprochen, so Merkel weiter in der Pressekonferenz. Spanien habe sehr viel Erfahrung aus der Zeit von 10 oder 11 Jahren in der Kooperation mit afrikanischen Ländern. Gemeint ist die von der EU mitfinanzierte Abriegelung der Grenze zwischen Marokko und den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Grenzzäune mit NATO-Draht verstärkt, der für hunderte Menschen bereits zur lebensgefährlichen Falle geworden ist. Bis heute schiebt Madrid aus Nordafrika kommende Flüchtlinge zurück nach Marokko ab, ohne den Schutzsuchenden die Chance auf ein faires Asylverfahren zu geben. Bleiben wir beim Thema Spanien. Es gibt in Spanien sehr viele Tote, die darauf zurückzuführen sind, dass die Menschen keinen Strom haben. Sie verbrennen in ihren Wohnungen oder verhungern sogar. Oder erfrieren, weil sie sich nicht gegen die Kälte schützen können. Nun gab es Proteste zum Thema Energiearmut. Nach dem Tod einer Rentnerin, nachdem man ihr den Strom abdrehte, starb eine Seniorin in Spanien. Kerzen haben den Brand ausgelöst. 2014 forderte die Energiearmut über 7000 Menschenleben. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. In Spanien haben tausende Menschen gegen Energiearmut am Anfang dieser Woche protestiert, nachdem eine Frau der Strom wegen Zahlungsrückstands abgedreht worden war und daraufhin ist sie gestorben. Bei der Kundgebung in rund 20 spanischen Städten wurden die Behörden sowie auch die als gierig kritisierten Versorger, das heißt die Energiekonzerne, an den Pranger gestellt. Der Fall der 81-jährigen Rentnerin hatte in Spanien für Aufsehen gesorgt. Die alleinlebende Frau war am Montag bei einem Brand in ihrer Wohnung der katalanischen Gemeinde Reus erstickt. Sie hatte Kerzen angezündet, weil ihr der Strom wegen unbezahlter Rechnungen abgestellt worden war. Nach einer Studie der Sozial- und Umweltstiftung ACCA fordert die Energiearmut, das sind Probleme, die viele Menschen beim Bezahlen der Strom- und Gasrechnung haben, 2014 mehr als 7000 Menschenleben. Das sind gut 6-mal mehr als die Verkehrstoten 2015. Das waren nämlich nur 1126. Das sind keine Todesfälle, das sind Ermordungen, schrien am Samstag in Madrid hunderte von Demonstranten vor dem Sitz des Energiekonzerns Gas Natural Fenosa. Das Unternehmen hatte der Rentnerin den Strom abgedreht. Es kann nicht sein, dass in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone Menschen sterben müssen, weil Firmen die dicken Gewinne machen und ihren Chefs Skandalgehälter zahlen, armen und älteren Menschen den Strom abdrehen? Das sagte der Chef der linken Protestpartei Podemos. Wir können Pablo Iglesias. Wenn man jung ist, fühlt man sich sehr stark und sehr überlegen. Das ist natürlich und auch nicht unbedingt ein schlechter Charakterzug. Ein Bericht zum Thema Aufstieg des Terrorpaten, Thema Türkei. Die Türkei unter Recep Tayyip Erdogan ist im Begriff, sich innerhalb kürzester Zeit in eine offene Diktatur zu verwandeln. Dazu möchte ich einmal eine Sendung ankündigen, wie es dazu kommen konnte. Dazu lieferte der Themenabend, der auf Arte lief und im Podcast nachzuschauen ist, mit 2 knapp 60-minütigen Dokumentarfilmen umfassende und präzise Informationen. Die ausgezeichnete französische Produktion Erdogan im Rausch der Macht rekonstruiert, mit welchen strategischen Schritten der Despot die Hebel der Macht an sich zu reißen und einen Massenanhang hinter sich versammeln konnte. Die NDR-Doku Türkei, Drehkreuz des Terrors, zeigt, untermauert durch viele Zeugenaussagen, welch systematische Unterstützung die in Syrien, aber auch in der Türkei aktiven islamischen und islamistischen Kopfabschneider durch Ankara erfahren. Ausführlich zu Wort kommt auch der HDP-Politiker Selahattin Demirtas, der einen Beitrag für die kommende Rosa-Luxemburg-Konferenz zugesagt hatte, bevor ihn die türkische Justiz verhaften ließ. Ein Kommentar im Spiegel von Herrn Markus Feldenkirchen, den zitieren wir ja manchmal. Da geht es um das Trump-Phänomen. Der Erfolg rechter Bewegungen, sagt er ganz klar, ist auch das Versagen der politischen Linken. Das Gejammer deutscher Politiker über den Erfolg von Donald Trump ist ebenso ermüdend wie sinnlos. Es wäre an der Zeit, endlich die richtigen Lehren daraus zu ziehen, mit kühlem, selbstkritischen Blick. Die bittersten und hilfreichsten Erkenntnisse warten dabei auf die politische Linke, vor allem auf die Sozialdemokratie. Sie muss sich fragen, warum Menschen, deren Anwalt sie immer sein wollten, zur Rechten überliefen. Die Antwort können wir direkt geben, weil sie gar nicht links sind. Weil sie selber rechts sind. Aber es ist nicht die richtige Rechte. Es ist die Links-Blink- und Rechts-Überhol-Linke-Rechte. Die wollen sie nicht mehr. Trump errang seine höchste Zustimmung bei Leuten mit geringer Bildung, sagt Herr Feldenkirchen. Viele seiner Wähler sind Verlierer der wirtschaftlichen Entwicklung oder halten sich dafür. Es ist ein Trend, der nicht nur die USA beherrscht. Man kennt ihn aus Frankreich, England oder Mecklenburg-Vorpommern. Die vergessenen Männer und Frauen dieses Landes werden nicht länger die Vergessenen sein, versprach Trump. Dieser für seine Verhältnisse fast poetische Satz ist der Schlüssel zu seinem Erfolg. Man kann Trumps Methoden widerlich finden und seinen Charakter gefährlich, aber er hat Millionen Arbeitern, Handwerkern, Verkäufern, Polizisten oder einfachen Angestellten, den kleinen Leuten also jene Aufmerksamkeit geschenkt, die sie von den Demokraten nicht mehr bekommen haben. Er hat ihr Selbstbewusstsein beflügelt, zumindest ein Bewusstsein ihrer selbst als Gruppe. Viele Bürger haben Trump nicht wegen seiner frauenfeindlichen und rassistischen Parolen gewählt, sondern trotzdem. Man soll auch nicht den Fehler machen, seine Wähler als unmündige Verführte herabzuwürdigen. Die meisten von ihnen gaben ihre Stimmen mit nüchternem Blick auf die eigenen Interessen ab. Sie haben sich von der politischen Linken, in diesem Fall den Demokraten Hillary Clintons, keine Verbesserungen ihrer Lebenssituation versprochen. Trump versprach immerhin die Zerstörung einer Ordnung, von der viele nichts mehr erwarteten. Das Problem ist nur, dass die dann den Trump wählen, ne, und das glauben, obwohl er natürlich genau das Gleiche macht wie die Hillary oder auch in Europa, ja, Frankreich oder wie du gesagt hast, praktisch in allen Ländern existiert diese Tendenz, ja, und die Leute suchen ihren Ausweg jetzt da, ne, also noch weiter rechts, ne, weil der halt, weil die halt so populistisch daherreden, ne, und eben dann das eigene Land, und das ist wichtig, und die von hier zuerst und die anderen erstmal nicht oder gar nicht, sowieso nicht, ja, und dass die damit mit diesem Diskurs eben das eigentlich Wichtige außen vor lassen. Es geht nicht die oder wir, die anderen oder wir, die Ausländer oder die Einheimischen, sondern zwischen oben und unten. Und das ist eben bei diesem, deshalb ist es populistisch, weil dieser Aspekt draußen bleibt. Und so werden die Leute verdummt, natürlich, wie sie von der Sozialdemokratie oder den Demokraten genauso verdummt werden. Nur eben der Unterschied ist da, wenn man mit solchen Parolen anfängt, ne, Make America Great Again, und dann ist gerade dieser Aspekt nicht mehr mit drin, und wie dann Obama reagiert hat, nachdem der Wahlsieg von Trump feststand, hat er gesagt, das praktisch das Gleiche gesagt, ne, wo er dann den Trump-Sieg kommentiert hat. Ja, jetzt geht's nicht mehr drum, Republikaner oder Demokraten. Wir sind alle Amerikaner, das ist das Wichtigste, ja, wie Kaiser Wilhelm damals, ne, im Ersten Weltkrieg. Ja. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Ja. Und dann sehr leicht verwandelt sich dann halt, wenn man diesen Diskurs erstmal anfängt, Make America Great Again in Make America White Again. Ne. Und das ist, diese Gefahr ist überall, nicht nur in den USA. Es geht um die Vergessenen, um die von der Politik nicht Beachteten, es geht um die Prügelknaben. Es geht um die Ursachen, warum ist dieser Milliardär so weit gekommen. Weil die USA als Führungsmacht des Freien Westens mit seinem Wahlsieg ausfallen, habe die Kanzlerin doch gar keine andere Wahl mehr, heißt es. Ist Merkel also wirklich die Führerin der freien Welt, wie die New York Times mittlerweile behauptet, seit Trump an der Macht ist? In Merkel wird jetzt also viel hineininterpretiert. Merkel als Führerin der freien Welt, da lacht man doch schon, ohne jetzt auch näher hinzugucken. Trumps Wahlsieg hat die Welt verändert. Bis zur vergangenen Woche schien es unvorstellbar, dass der Westen tatsächlich gefährdet sein könnte. Nicht von außen, durch einen Kommunismus mit Weltherrschaftsanspruch, sondern von innen, durch die eigenen Bürger, die das Vertrauen in die Demokratie verlieren. Trumps Wahl stellt die Überlegenheit der westlichen Demokratie in Frage, die nicht wenige für ein Gesetz der Geschichte hielten. Und sie belegt die Erschütterung der politischen Stabilität in unseren westlichen Ländern, von der der Denker Jürgen Habermas gesprochen hat. Die Grundwerte der Demokratie, Aufklärung, Rechtsstaat, elementarer Respekt und Anstand sind nicht mehr selbstverständlich, auch in Deutschland. Trumps Wahlsieg, so heißt es weiter, konfrontiert die Bundesbürger mit der Frage, wie gut funktioniert die Demokratie? Kann es einen deutschen Trump geben? Deutschland ist nicht Amerika. Bisher schützen die historische Schuld und der Schrecken des Zweiten Weltkriegs die Republik vor rechten Verführern. Die deutsche Politik ist weniger polarisiert, weniger oligarchisch, weniger korrupt. Man muss in Deutschland nicht Multimillionär sein, um Kanzler zu werden. Die soziale Sicherheit ist größer, die Gesellschaft weniger tief gespalten als in den USA. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von vergangener Woche. Trotzdem kennen die Deutschen die Symptome, den Hass auf die Eliten, auf die Politik, die sich angeblich den Staat zur Beute gemacht hat. Auf Wirtschaftsführer, auf Journalisten. Sie kennen die Entfremdung und Enthemmung. Die neue Brutalität der öffentlichen Rede, den Lärm in sozialen Netzwerken auf Facebook und Twitter. So, da spricht natürlich jemand aus der mittleren Oberschicht, der zeigt ganz klar, Demokratie gut und schön, aber wenn bei der Demokratie etwas Falsches gewählt wird, dann wird die praktisch abgeschafft. Na gut, die Nazis wurden auch demokratisch gewählt, auf irgendeine Art. Sie bekamen zwar nicht die Mehrheit, aber durch ihre Koalitionspolitik waren sie dann an der Macht. Das ist eben das Risiko, wenn man Leute wählen lässt und Leute das Recht haben zu wählen, dann kann man immer damit rechnen, dass sie etwas Falsches wählen, was den im Moment an der Macht Befindlichen nicht genehm ist. Ja, und offenbar, wie du gerade gesagt hast, hatten wir eben früher dann den Führer und jetzt vielleicht eine Führerin. Aber geführt werden muss wohl immer, ne? Ohne Führer oder Führerin geht's nicht, ne? Naja, wir leben ja in einer Welt und einer Gesellschaft, wo die Hierarchie sehr stark ausgeprägt ist. Wir leben ja in einem Wirtschaftsfeudalismus, wo ein Chef und dann eine ganz klar strukturierte Hierarchie von Unterlingen existiert. Wir leben in der Politik, da geht es genauso zu. Wir leben in einer Welt, wo Autorität ausgeübt wird. Manchmal weise, manchmal weniger weise. Bei uns hier im Radio Contrabanda gibt es keinen Führer, sondern es gibt die Assemblea. Da hat jeder das Recht und die gleiche Stimme, um über die Politik des Radios die Inhalte mitzubestimmen. In der Praxis zeigt sich natürlich immer, dass das andere Modell, das anarchistische Modell, das Graswurzeldemokratiemodell, leider auch nicht immer und auch nicht gut funktioniert. Es gibt immer jede Menge Trittbrettfahrer, Leute, die nichts tun, die faulenzen. Das ist leider die Natur des Menschen, selbst wenn man das nicht möchte und sagt, nein, alle Menschen sind gut, alle Menschen sind Brüder. Das ist ein Märchen. Nicht alle Menschen sind gut, nicht alle Menschen sind Brüder, nicht alle Deutschen sind Nazis, nicht alle Ausländer sind gut, nicht alle Flüchtlinge sind unschuldig, nicht alle und so weiter und so weiter. Es gibt eine Menge Unsinn und Mist und menschliche Schwächen, die muss man einfach vor Augen haben, sonst versteht man nicht, was in der realen Welt passiert. Der offizielle Diskurs, zum Beispiel in Deutschland, ist seit Jahren kritische Töne gegen die Politik der Regierung wurde immer absolut in die rechte Ecke oder in die Ecke der linken Populisten gestellt. Leute, die völlig realistisch und nüchtern zum Beispiel etwas betrachten, was bei ihnen vor der Haustür passiert, nehmen wir Herrn Heinz Buschkowski. Der war SPD-Bezirksbürgermeister. Der sprach offen über die Probleme von Berlin-Neukölln. Der erklärte sich auch aus dem Gefühl vieler Bürger, dass er in Politik und Medien zu wenig über die Probleme von Migration und Integration gesprochen hat. Die Politik und die Medien sprechen nicht darüber. Wer das tat, so ist der Eindruck, sah sich schnell dem Vorwurf des Rassismus ausgesetzt. Buschowski äußerte sich regelmäßig deutlich über Migranten. Multikulti ist gescheitert, sagte er. Das machte ihn in seiner Partei zum Außenseiter. In den Berliner Senat schaffte Buschowski es nie. Unionsfraktionschef Kauder hält übertriebene politische Korrektheit für einen Grund, warum den Populisten Wähler zulaufen. Natürlich müssen antisemitische oder rassistische Äußerungen geächtet werden, sagt er. Aber nicht jeder, der Sorgen wegen des islamistischen Terrors hat, ist ein Islamfeind. Auf seinen Veranstaltungen trauten sich viele Bürger erst offen zu sprechen, wenn die Presse nicht mehr da sei. Es muss möglich sein, dass die Leute Fragen stellen, ohne in die rechte Ecke gedrängt zu werden. Sonst beantworten die Fragen eben andere. Ja, zu dem, was du gerade vorher gesagt hast, dass es eben bei dem Gegenmodell, also Versammlungen, Assemblea, Entscheidungen gemeinsam zu treffen und nicht hierarchisch zu treffen, es stimmt natürlich, innerhalb der Gegenbewegung, gibt, also nennen wir sie Linke oder Anarchisten oder Graswurzelleute, innerhalb dieser Kreise gibt es natürlich auch Schwächen und Probleme. Also da gibt es genauso Leute, die autoritär sind oder undemokratische Vorgehensweisen oder Machismus. Ja, das stimmt schon. Aber insgesamt, ganz pauschal gesagt, würde ich sagen, doch weniger als bei den alten Rechten. Und wo auch noch ein Unterschied ist, warum es die schwer haben, ist, was wir vor kurzem gesagt haben, ne? Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen, und da darf man nicht vergessen, dass das vielleicht sogar der wichtigste Faktor ist, dass man Opposition nicht aufkommen lässt. Noch ein Blick auf die Homepages der heutigen Presse im Internet. Schauen wir mal, was die Taz so sagt. Die sagt zum Tode des Kommandanten Fidel Castro: Der frühere kubanische Staatschef Fidel Castro ist am Freitagabend im Alter von 90 Jahren gestorben. Er regierte die sozialistische Karibikinsel 47 Jahre lang. Sehr neutral, ohne Wertung, die Meldung. Stichwahl bei Frankreichs Konservativen: Jurist, Rennfahrer und Instinktpolitiker, der Antipopulist François Fillon hat gute Chancen, als Präsidentschaftskandidat aufgestellt zu werden. Und plötzlich hat er prominente Fans. Die stilisieren da also einen jetzt wieder zur Führerfigur hoch. Debatte EU und Türkei, klare Kante gegen Erpressung. Die EU muss ihr Appeasement gegenüber Erdogan aufgeben. Die Resolution ist der Anfang einer neuen Politik der klaren Worte und Taten. Erdogan hatte ja gedroht, die Grenzen aufzumachen und 3 Millionen Flüchtlinge loszuschicken, damit sie Europa invadieren. FC Bayern München: Hoeneß wieder Präsident. Nach der Haftentlassung feiert Uli Hoeneß beim FC Bayern München sein Comeback. Zuvor musste er sich wegen Steuerhinterziehung verantworten. Und nun bitten Sie das Bundeskriminalamt um Ihre Aufmerksamkeit. Wer erschoss Beate? Frieden, zweiter Anlauf, internationale Politik, Ende des Bürgerkriegs in Kolumbien. Der Frieden mit der FARC in Kolumbien scheiterte an einer Volksabstimmung. Nun gibt es einen neuen Vertrag. Ist der Krieg nun vorbei? Fragt die Taz. Schukai, Nachrichten aktuell. Bei der AfD gibt es einen Machtkampf. Alexander Gauland schlägt rechtsaußen Björn Höcke für das Bundestagsteam vor. Was wird aus der Kandidatur von Parteichefin Frauke Petry? Fragt die Taz. Dann Gewalt in Mexiko. Ermittler finden Dutzende Leichen. Die Polizei hat 32 Körper und 9 Schädel in mehreren Erdlöchern entdeckt. Im Süden des Landes tobt ein Kampf zwischen rivalisierenden Verbrecherbanden. Ergebnisse des Rentengipfels: Ein Soli für die Rente. Arbeitsministerin Nahles will das Rentenniveau mit Steuermitteln sichern. Woher das Geld kommen soll, ist bisher noch unklar. Oh. Seine Heiligkeit Papst Wojtyla ist an einem geplatzten Wechsel in Rom geplatzt. In dem darauffolgenden Konzil verschwand. Thank you. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM, 91.4, Barcelona. Ihr hört Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache, bei Contrabanda FM, 91.4, in Barcelona. Die Welt als überall noch recht war. Doch nun, wo die Nacht einfällt, wird jeder Zweifel sichtbar. Geh ich durch die Straßen, hör wie meine Schritte nachhallen, während hinter Mauermassen Menschen in den Schlaf fallen. Ich schlafe nicht, ich schlafe nie. Dunkle Ringe und die Augen liegen tief. Nicht mal müde alte Tauben, keiner hier, der mich sieht. Nichts als kalte, kühle Hauben in Reih und Glied. Seid ihr noch wach, seid ihr noch wach, seid ihr noch wach, mal raus, ich bin nochmal auf. Seid ihr noch wach, seid ihr noch wach, wir bleiben wach die ganze Nacht. Seid ihr noch wach, nochmal raus, ich bin nochmal auf. Seid ihr noch wach, seid ihr noch wach, seid ihr noch wach, mal raus, ich bin nochmal auf. Seid ihr noch wach, seid ihr noch wach, wir bleiben wach die ganze Nacht. Seid ihr noch wach, nochmal raus, ich bin nochmal auf. Seid ihr noch wach oder bin ich allein? Denn ich sitze an meinem Fenster und trinke den Wein. Flackernde Schatten im Fernsehlicht, Ratten, die krabbeln, Laternenlicht. Ah, was ist hinter der Wand? Winter im Land, das von uns keiner mag. Kämpfen und hasseln, sich nichts gönnen, Leistungsdruck und keiner kriegt Schlaf. Einfach Schnipsel Papier und ich sitze jetzt hier, bin im Herzen bei dir. Um mich herum nur die Nacht und der Ruf, dass morgens alles anders sei und jeder Zweifel ruht. Glaub ich daran, weiß ich selber nicht mehr, doch ich gucke die Sterne, das Zelt ist nicht leer. Seid ihr noch wach, seid ihr noch wach, seid ihr noch wach, nochmal raus, geht die Beat nochmal auf. Seid ihr noch wach, seid ihr noch wach, wir bleiben wach die ganze Nacht. Seid ihr noch wach, nochmal raus, geht die Beat nochmal auf. Rausgehen, lass uns aufstehen, aus dem Käfig auf die Straße und da richtig aufsehen. Solange die Blut glüht, ist das Feuer nicht erloschen. Bitte tu mir den Gefallen und lass das Licht nicht ausgehen. Bitte schließ deine Augen nicht, denn wir brauchen dich. Die Welt ist so kaputt, aber wir hören nicht auf zu hoffen. Machen immer weiter, ganz egal wie traurig es ist. Ich laufe, bis mir die Luft ausgeht. Wünsche mir, ich könnte Hass in Liebe verwandeln. Ich weiß, ihr seid da, ich glaube daran. Eigentlich seid ihr noch wach, doch zu müde zum Handeln. Robotermaschinen, Soldaten, die folgende Masse. Nur Zombies und Schnapsleichen. Es wäre viel leichter, die Augen zu schließen. Doch wir müssen wach bleiben. Seid ihr noch wach, seid ihr noch wach. Seid ihr noch wach, nochmal raus. Geht den Krieg nochmal auf. Seid ihr noch wach, seid ihr noch wach. Wir bleiben wach die ganze Nacht. Seid ihr noch wach, nochmal raus. Geht den Krieg, seid ihr noch wach. Seid ihr noch wach, seid ihr noch wach. Seid ihr noch wach, nochmal raus. Geht den Krieg nochmal auf. Seid ihr noch wach, seid ihr noch wach. Wir bleiben wach die ganze Nacht. Seid ihr noch wach, nochmal raus. Geht den Krieg nochmal auf. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Ja, die müssen wir noch nachliefern, die PCN-Nachrichten. Der Black Friday ist da, das angelsächsische Kapitalismus- und Konsummodell wird auch hier in Barcelona immer schärfer in allen Einzelheiten kopiert. Bis in die Wortwahl. Black Friday bezieht sich ursprünglich ja auf schwarze Zahlen, in die die Händler kommen wollen, also raus aus den roten Zahlen. Dazu gibt es im November einen sogenannten Sales Day, einen Verkaufstag, an dem die Kunden mit Riesenrabatten in die Geschäfte zum Konsumieren gelockt werden. Der Einzelhandel erwartet eine Umsatzsteigerung gegenüber einem normalen Freitag um ca. 15%. Black Friday schallt es aus allen Lautsprechern hier seit Tagen schon. Man hört und sieht nichts anderes. Was man da vergessen hat, ist zu erwähnen, dass der Black Friday natürlich dann den Truthahn mit einschließt, denn es bezieht sich auf die Tradition des US-amerikanischen Thanksgiving Days, der im November stattfindet und wo man praktisch Danke sagt für die Ernte und dann Geschenke macht und dann kauft die Leute ein. Das fehlt hier. Man übernimmt einen Teil dieser Tradition, den Konsumteil, aber vergisst, dass dahinter eine uralte Tradition des Erntedankfestes steckt. Bleiben wir beim Thema Barcelona. Das lange Nachspiel im berüchtigten Fall Esther Quintana nimmt kein Ende. Vor 4 Jahren hatte die katalanische Polizei mit Gummigeschossen in eine friedliche Menschenmenge während eines Generalstreiks geschossen. Es war der Tag des Generalstreiks. Eine Frau verlor dabei ein Auge, jene Frau Esther Quintana. Zwar hatte die Frau inzwischen eine Abfindung und auch politische Anerkennung gefunden, es bleibt jedoch immer noch anhängig, den Schuldigen, das heißt den Schützen und den oder die Befehlsgeber zu bestrafen. Die sind immer noch nicht identifiziert. Der Verantwortliche fürs Innere, Herr Jordi Jané, erklärte am Montag, dass weiterhin polizeiintern ermittelt werde. Die Stadtverwaltung hier in Barcelona setzt in Zukunft auf Elektroautos als Teil einer Lösung für die gravierenden Umweltprobleme Barcelonas. Denn die Stadt hat eine gefährlich ungesunde Atemluft, verursacht durch den dichten Autoverkehr. Das Rathaus geht dabei mit gutem Beispiel voran. Es verfügt über eine Flotte von 320 batteriebetriebenen Fahrzeugen. In Barcelona sind indes lediglich 1944 Elektrofahrzeuge registriert. Eine verschwindend kleine Zahl. Die Plattform gegen die Zwangsräumungen, PAH, erklärte am Wochenanfang, dass man ein Gebäude, ein Wohngebäude, im Stadtteil Gracia besetzt habe, um Familien in Wohnungsnot eine Bleibe zu bieten. Das Rathaus versucht auf seine Art hier zu helfen, wo es nur geht. Die Strategie ist dabei, dass besetzte Häuser, die leer gestanden haben, legalisiert werden sollen. Das Rathaus verhandelt dabei mit den Eigentümern über einen Mietmodus. Das Problem ist hier allerdings, so Frau Galapin, dass viele Eigentümer überhaupt kein Interesse hätten, ihr Wohnhaus zu vermieten. Sie wollen an internationale oder nationale Investoren verkaufen. Kurios, in 15 Stadtvierteln ist die Ethnie, die dort die Mehrheit der Ausländer stellt, nicht mehr die italienische oder die marokkanische, sondern mittlerweile die chinesische. Insgesamt sind in Barcelona 18.448 Menschen chinesischer Herkunft registriert. Das geht aus einer Statistik, die das Rathaus veröffentlicht, hervor. Nummer 1 unter den Ausländern, die in Barcelona leben, sind nach wie vor Italiener mit 26.993 Personen, gefolgt von Pakistani mit 19.192 Menschen. Sprechen wir einmal hier über den Sant Jaume Platz, Werner. Du kommst ja da auch jeden Tag vorbei. Nein, nicht jeden Tag, aber zumindest, wenn du zum Radio kommst. Da gibt es die traditionelle Weihnachtskrippe, Pessebre, hier an der Plaza Sant Jaume, zwischen Rathaus und dem Gebäude der katalanischen Landesregierung Generalitat. Diese Pessebre ist da ausgestellt und lädt wie jedes Jahr natürlich zu Beginn des Weihnachtsrummels zum Besuchen, zum Lächeln, zum sich freuen und aber auch zum Lästern ein. Dieses Jahr sind 9 riesige an Seifenblasen erinnernde transparente Kugeln aus Plastik aufgebaut worden. Sie sollen Schneekugeln darstellen, in deren Innerem es schneit. In den Kugeln sieht man zum Beispiel ein Paar an einem Tisch vor einem Weihnachtsbaum sitzen oder ein Schaf auf Skiern mit der katalanen Fahne auf dem Rücken. Das heißt, diese Installation geht auf ein Gedicht eines katalanischen Dichters zurück. Ja, also wenn ich vor die Wahl gestellt werde, hier in Barcelona Black Friday oder diese Weihnachtskrippengeschichten, da gucke ich lieber noch mehr das Zweite an. Ja. Dieser Konsumterror, das tropft an mir ab, also ich komme da nicht in Versuchung. Und also Black Friday war ja immer schon historisch erstmal ein Unglückstag und dann in den letzten Jahrzehnten hat sich das verfestigt, so Black Friday als Tag für ökonomische Krisen, Börsenstürze. Und nach allem, was wir so gehört haben, kann man das nicht ausschließen, dass dann jetzt auch, wenn die Blase weiter wächst, dass sie dann irgendwann mal platzt und dass wir dann wieder einen richtigen Black Friday haben. Aber gut, alles hängt irgendwie zusammen. Jedenfalls ist es zum Weinen. Ja. Noch zwei Barcelona-Meldungen habe ich. Nein, eine noch, die letzte. Das Rathaus von Barcelona unter der Bürgermeisterin Ada Colau hat bereits 4 Strafgeldbescheide über jeweils 350.000 Euro an 4 Banken verschickt, die Wohngebäude und Wohnungen aus Spekulationszwecken leer stehen lassen. Die Banken hätten, so das Rathaus, gegen das im Grundgesetz verankerte garantierte Recht auf Wohnraum verstoßen. Es handelt sich um 2 Wohnungen im Stadtteil San Martí, die der Sareb Bank gehören, eine Wohnung in Nobody's, die der BBVA, der BBVA Bank gehören und eine weitere im Besitz der Santander Bank. Zumindest tut sich etwas. Die Banken haben natürlich teure Anwälte und jetzt wird über Jahre in Prozessen eine Klage geben, es wird verschleppt, aber immerhin, die Leute tun etwas und das Rathaus macht mit. Das ist schon mal eine gute Meldung. Hiermit beende ich die Barcelona-Nachrichten. Hallo Welt, dieser Tag geht bergauf und ich dreh mich nicht mehr um, wenn ich zum Krankenhaus lauf. Ich bring das Frühstück und leer den Müll, ich zieh die Vorhänge zurück, wie man ein Denkmal enthüllt. Alles ist grau, grau, Nebel und Rauch. Jemand hat den Himmel und die Straße vertauscht. Hallo Welt, ich bin noch nicht da. Geh drüber gestolpert, als ob alles ein Traum war. Ich leg die Hand in deinen Schoß und schlaf ein. Ich sehe Flugzeuge starten, ich sag, komm heim. So weit gut, gut, so weit bin ich noch nicht. Ich wollte mehr ohne Salz, du wolltest uns ohne mich. Wenn ich alle Lieben bei dir einziehen wollen, wenn du Menschen hast und deine Hütte ist voll. Aber kann es sein, dass dein Lächeln dir früher viel besser stand? Und jetzt die Preisfrage: Wer hat deine Kunden gesperrt? Du ziehst die Schultern hoch, als ob das nichts Besonderes wäre. Alles ist Sport, jedes Tor und Sieg über die Furcht. Du lügst wie gedruckt und du kommst damit durch. Wenn eins und zwei nicht mehr drei ergibt und deine Liebe dich verlässt und in die Freiheit. Rotten sich Horden zusammen, ich bin ihr Anführer und schwinge die Axt. Nach jeder großen Geste folgt ein filmreifer Satz wie: Lauf, los, das Ding geht gleich hoch, los, lauf, los, im Hafen wartet ein Boot. Du bist immer noch da, ich hatte so große Angst, es ist alles ein Traum war. Auf. Ich seh das Glitzern im Wasser und dann tauche ich auf. Menschen hast und deine Hütte ist voll. Was machst du dann? Ja, wir müssen gleich raus. Werner, noch schnell ein Filmtipp für die Hörerinnen und Hörer. Ja, nur noch mal erinnern an den Film, den du ja letzte Woche schon kurz kommentiert hast. Im Goethe-Institut nächsten Mittwoch, 20 Uhr, Eintritt frei, Neukölln Unlimited. Dokumentarfilm aus Deutschland, ein paar Jährchen ist er schon alt, aber nach wie vor aktuell. Da geht es um drei jugendliche Geschwister, libanesischer Abstammung heißt es hier, die in Deutschland, in Berlin geboren sind, also ihr ganzes Leben, 16, 17, 18 Jahre in Deutschland gewohnt haben, das ist ihre Heimat. Und sie haben aber kein Bleiberecht. Ne? Das heißt, der deutsche Staat kann die jederzeit abschieben. Und das ist die ständige Angst, mit der sie leben. Und vor diesem Hintergrund heißt es hier, wirken Rap, Breakdance und die jugendliche Subkultur, in der sie sich bewegen, wie ein Anker im Leben. Also ist vielleicht ganz interessant. Jo, Werner, alles Gute. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Okay, noch schöne Grüße an den Genossen Fidel, que la tierra te sea leve. Also geweint haben wir hier nicht wegen deinem Tode, Herr Dede und ich, aber wir sollten vielleicht, oder wir haben praktisch eine Gedenkminute eingelegt für dich, was wir niemals tun würden für Rita Barbera, die ist ja ein paar Tage vor dir gestorben, also da für die keine Gedenkminute, geschweige denn weinen. Hasta la victoria siempre, Fidel. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut, werden Sie glücklich. Tschüss, agur, goodbye, adeu. No solo en defensa de su patria, sino también de la humanidad. De este modo, el patriotismo y el internacionalismo, dos de los más hermosos valores que ha sido capaz de crear el hombre, se unirán para siempre en la historia de Cuba. Quizás, no lejos de este mismo sitio, se levante un día un monumento en honor a todos. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.